Americans. You like my T-shirt? Möchte mein T-Shirt? Love it. Ich liebe es. I want me. You know, there's a guy who actually made this. Wisst ihr, da gibt es einen Mann, der das gemacht hat. I mean, he's one of the most amazing artists I've ever pressed in America. Er ist einer der erstaunlichsten Künstler, den ich je getroffen habe. And the thing is, I like the Und ich mag ihn. Really, really cool. Er ist wirklich ein cooler Typ. Chico. Er heißt Chico. Chico. Und ich weiß gar nicht, hat er Instagram? Chico, ja, Chico Karate. Chico Karate. Chico Karate. Und wenn du irgendein Artwork benötigst, ein Kunstwerk, dann werde ich dich mit ihm in Verbindung setzen. Er ist unglaublich. Und er ist ein Artist, nicht die alle anderen. Er ist ein starker Christ. Er ist ein großer Mann Gottes. Und seine Frau Alini, sie ist wunderbar. Sie ist eine unserer Studentinnen im ITS. Und seht ihr, dass ich begeistert bin, wenn ich von Ihnen rede? Ah, tut mir leid, wenn ich dich langweile. Aber ich musste über ihn reden, weil ich habe sein T-Shirt an. Und ich liebe ihn so sehr. Okay, ich werde heute über etwas reden, das verrückt ist. Your future is not in your future, but Deine in the Zukunft past. Ist nicht in deiner Zukunft, sondern in der Vergangenheit. See, ich kann nicht einmal Daniel fragen, ob er das wusste. Weil er weiß alles. Weil dieser Junge ist ja. Also was meinst du damit, wenn deine Zukunft schon begonnen hat? Wir versuchen immer in die Zukunft zu gehen. Und das ist unsere Idee. Ich bin da. Und es ist 2020. Und die Zukunft, die großen Dinge, die Gott für mich hat, sind irgendwo in der Zukunft. Und deshalb muss ich diesen Weg gehen, um in die Zukunft zu kommen. Aber wenn du diese Richtung gehst, um deine Zukunft zu entdecken, dann wirst du dich finden. Wieso? Weil deine Zukunft hat dort drüben angefangen. Vor 2000 Jahren. Als mein Jesus gesagt hat, dass am Kreuz hing. Es ist verbracht. Da hat meine Zukunft angefangen. Also meine Zukunft hat vor 2000 Jahren angefangen. Und auch du hast eine Zukunft, die vor 2000 Jahren angefangen hat. Und wisst ihr, ich habe einen guten Freund in einem anderen Land. Ein sehr enger Freund. Ich habe ihn getraut. Und seine Frau ist eine kostbare junge Frau. Und sie haben mir diese Nachricht geschickt. Sein Vater ist an Krebs erkrankt. Und alle haben versucht, für ein Wunder zu glauben. Und sie hat mir eine Nachricht gesendet. Reinhard, ich werde nicht aufhören zu glauben, dass Gott ihn heilen wird. Und ich habe die Nachricht gelesen und zu Debbie gesagt, Debbie, das schmerzt mich. Er wird sterben. Und nicht, dass es ein Problem ist, wenn Christen sterben. Das ist das Beste, was ihnen passieren kann. Aber wieso hat es mich geschmerzt? Weil sie ist da, im 2020, und sie wartet, dass Gott in der Zukunft ein Wunder tun wird. Gott wird meinen Schwiegervater heilen. Und wieso wird das nicht passieren? Weil du kannst nicht in diese Richtung schauen, um deine Zukunft zu sehen. Du musst in die andere Richtung schauen, um deine Zukunft zu sehen. Weil als Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, hat er auch etwas anderes damit gesagt. Er sagt, deine Heilung ist dir jetzt gerade gegeben worden. Also du musst nicht in die Zukunft für deine Heilung Ausschau halten, sondern in der Vergangenheit diese ergreifen. Und das ist das Gleiche mit allem anderen. Was auch immer passiert, das liegt nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit, weil dort hat deine Zukunft angefangen. Wow, das ist ein verrückter Gedanke, oder? Aber ich mag ihn. Alles, was du brauchst, ist nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit, weil deine Zukunft angefangen hat. No, und da ist das Traurige daran. Die Christen nehmen ein kleiner Teil vom vollbrachten Werk am Kreuz. Und das ist dieser Aspekt. Meine Sünden sind vergeben, jetzt komme ich in den Himmel. Und das ist der einzige Aspekt, den sie nehmen. Und der ganze Rest, das vor 2000 Jahren geschehen ist, ignorieren sie. Und sie fangen hier in der Gegenwart an und jagen ihr ganzes christliches Leben etwas nach, das ihnen schon gegeben wurde. Ich hatte einen Hund, der es liebte, seinem eigenen Schwanz nachzujagen. Hast du das schon gesehen? Und der Hund rennt da im Kreis und versucht, seinen eigenen Schwanz einzufangen. Und das ist, wie es die meisten Christen machen. Sie jagen mit etwas nach, was ihnen schon gehört. Und wieso würdest du wie ein Hund seinem Schwanz nachjagen? Es gehört dir, es ist dir angemacht. Aber das ist, was die Christen machen. Okay, ich muss den Schwanz fangen, ich muss den Schwanz fangen. Aber es ist dir schon da. Und ich werde dir das von der Schrift her beweisen. Jesaja 53,5, da spricht es über Jesus und seine Kreuzigung. Und es sagt hier, was am Kreuz passiert ist. Und dann schaut es in die Zukunft und sagt, in seinen Wunden sind wir geheilt. So, Jesaja, der Prophet, prophezeit über etwas, was in langer Zeit passieren wird. Und dann geht viel Zeit vorbei und auf einmal kommt dieser Jesus. Erinnere dich. Er sagte, in seinen Wunden sind wir geheilt. In Matthäus 8, 16, da geht Jesus umher und heilt alle, die krank sind. Wieso tut er das? Es sagt in Vers 17 spezifisch, so that it might be fulfilled, what was spoken by Isaiah. Es sagt uns im Vers 17, dass damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen. Da ist der Prophet. Und er sagt, hey, das wird passieren. Und dann kommt Jesus. Und er sagt, hey, ich lasse es jetzt passieren, dass ich euch da bin. Also Vergangenheit, Gegenwart. Und dann kommt Petrus. Jesus hat schon gelebt, ist gestorben und ist auferstanden. Und Petrus schreibt einen Brief. Und im 1. Petrus 2, 24 sagt er das. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben und die Gerechtigkeit leben mögen. Und schau, was er sagt. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Er schaut zurück. Er sagt, diese Zukunft ist damals passiert. Habt ihr es verstanden? Der Prophet sagt, es ist doch vorne in der Zukunft. Und dann sagt Jesus, ich bin da, weil der Prophet gesagt hat. Aber Jesus war ja da vor 2000 Jahren. Und jetzt müssen wir nicht mehr darauf warten, dass es passiert. Weil der Prophet ist gegangen, Jesus ist gegangen. Und wir schauen zurück. Und wir sagen, wow, mein Zukunft ist am Kreuz passiert. Ich werde da reintreten. Und du trittst da ein durch den Glauben. Hör auf, nach deinem Zukunft, der Zukunft zu suchen, aber versteh, dass es in der Vergangenheit passiert ist. Und geh da hinein. Im Glauben. Obrigado.